Deutschlandfunk. Tag für Tag. Marokko erlebt derzeit einen schlüpfrigen Sexskandal und das mitten im Wahlkampf. In einer Moschee in der alten Königsstadt Fes wurde der Imam mit einer jungen Geliebten ertappt. In flagranti. Obendrein hatten heimliche Beobachter das Techtelmechtel mit dem Handy gefilmt und ins Netz gestellt. Und das in einem Land, in dem Ehebruch unter Strafe steht. Nun diskutiert die marokkanische Gesellschaft über Doppelmoral und Scheinheiligkeit. Und angeheizt wird diese Debatte prompt durch eine weitere Sexaffäre. Protagonisten sind diesmal ausgerechnet zwei bekannte Vertreter einer konservativ-islamistischen Organisation. Die Einzelheiten hat Jens Borchers. Fatima Nejjar ist abgestürzt. Bis vor kurzem war die 53-jährige Witwe eine religiöse und moralische Instanz in Marokko. Nejjar ermahnte junge Menschen bei Vortragsveranstaltungen immer wieder: Widersteht der Versuchung und dem Laster. Wenn eine Frau und ein Mann aufeinandertreffen, sagte Nejjar gerne, dann ist immer der Teufel dabei. Jetzt tappte Fatima Nejjar zusammen mit einem Bruder im Geiste in eine teuflische Falle. Die Polizei erwischte sie mit dem verheirateten Omar Ben Hamad in flagranti frühmorgens am Strand. Die Beamten wollen die beiden in einem Auto in eindeutiger sexueller Position vorgefunden haben. Zwei Punkte sind heikel an dieser Affäre. Erstens müssen die beiden vor Gericht. Außerehelicher Sex wird in Marokko mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft. Zweitens zählten sie zur Führungsriege der islamistischen Bewegung für Einheit und Reform. Die tritt im Namen der Religion für höchste Moral und Reinheit ein und schmiss die beiden sofort raus. Aber auch politisch ist der Skandal heikel. In 4 Wochen muss Marokkos Regierungspartei PJD zur Parlamentswahl antreten. Die Bewegung für Reform und Einheit, das ist ihre religiöse Basis. Schon im vergangenen Jahr waren eine Ministerin und ein Minister der Regierungspartei PJD über eine außereheliche Affäre gestolpert. Beide verloren ihre Regierungsämter. Damals wie heute debattiert Marokko über sexuelle Freiheit und was die den Staat angehen sollte und über Doppelmoral und Scheinheiligkeit. Die Schauspielerin Lubna Abidar weiß darüber mehr, als ihr lieb ist. Abidar spielte die Hauptrolle in dem Kinofilm Much Loved, ein Film über Prostituierte in Marokkos Touristenhochburg Marrakesch. Prostitution ist in Marokko verboten, aber sehr verbreitet. Wegen ihrer Rolle in Much Loved wurde Lubna Abidar als Hure beschimpft. Me traiter de pute, c'est très bien, ça me dérange pas, parce que chez moi. Sie behandeln mich als Hure, das stört mich nicht. Denn bei mir zu Hause rauchst du eine Zigarette, schon bist du eine Hure. Du ziehst ein Kleid an, Hure. Du hast einen Freund, Hure. Du bist anders als die anderen, Hure. Weil ich eine Hure gespielt habe, beschimpfen sie mich, das kenne ich. Aber viele Frauen in Marokko hören das jeden Tag gratis auf der Straße, oft. Das erbost die Schauspielerin. In ihrem Fall blieb es allerdings nicht bei Beschimpfungen. Als der Film Much Loved international Aufsehen erregte, wurde er in Marokko offiziell verboten. Begründung: Er schade dem Ruf des Landes. Wohlgemerkt, der Film schade dem Ruf Marokkos, nicht die grassierende Prostitution. Wenig später wurde Lubna Abidar in Casablanca auf der Straße tätlich angegriffen. Sie floh daraufhin nach Paris und kommentiert von dort aus immer wieder die Doppelmoral in ihrem Heimatland. Auf der einen Seite die offizielle, mit viel religiösem Eifer vertretene, hohe Moral. Auf der anderen Seite die Affären, die Prostitution, die Korruption, all das, was geduldet ist, solange es im Verborgenen geschieht. Wehe, wenn so etwas herauskommt, so wie jetzt im Fall der beiden in flagranti ertappten Islamisten. Fatima Nejjar ist als öffentliche Person erledigt. Ihr verheirateter Liebhaber Omar Ben Hamad wollte vor einigen Tagen in der Moschee beten. Ben Hamad wurde von empörten Gläubigen bespuckt, beschimpft und vertrieben. Das berichtete ein marokkanischer Online-Dienst. Überschrift: Marokkaner dulden keine Heuchelei. Jens Borchers war das über delikate Affären und moralische Debatten in Marokko.